Wind fegt ins Gesicht. Gegenwind auf ihren Wegen lieben Menschen nicht. Und auch im Leben leidet man, wenn es nur mühsam geht, weil ständig so ein rauer Wind uns entgegenweht. Keiner mag es, wenn die Widrigkeiten uns entgegen sind. Doch der Drachen aus Papier, der liebt den Gegenwind, denn ohne ihn hinge er am Boden fest. Es ist der Gegenwind, der ihn aufsteigen lässt. Ich will ein Drache sein, steige hoch in den Himmel hinein. Dass ich noch höher steigen kann, solang die Schnur sich das Band in dessen Hand, der mich erschuf. Wie oft vermiss ich Aufwind, die Flügel hängen schlapp. Vielleicht, weil ich den Gegenwind zu sehr gemieden hab. Ich hatte Angst, der reißt mich mit und ich trudle fort. Dabei weiß ich, die Drachenschnur hält mich fest an dem Ort. Die Verbindung zu dem Drachenbastler, an der alles hängt. Durch sie wird der Gegenwind in Auftrieb umgelenkt. Und ohne sie triebe ich wie ein Blatt davon. Ich trau ihr, der am anderen Ende hält mich schon. Ich will ein Drache sein, steige hoch in den Himmel hinein und folge seinem Ruf. Der Gegenwind treibt mich an, dass ich noch höher steigen kann. Ich will ein Drache sein, steige hoch in den Himmel hinein und folge seinem Ruf. Der Gegenwind treibt mich an, dass ich noch höher steigen kann, solang nicht los ich das Band in dessen Hand, der mich erschuf.